Jetzt ist er gerade im Gespräch mit einem 80-Jährigen, der ihm erzählt, dass er seit 50 Jahren in der SPD ist. Und Pistorius schaut Brian, als hätte der Mann Mundgeruch. Aber er lächelt trotzdem. Er sagt, wie toll das sei, 50 Jahre. Ja, Mensch, was du da alles erlebt hast, Genosse. Ich begrüße Pistorius. Der 80-Jährige zieht weiter. Pistorius deutet auf eine Frau, die ihm gegenübersteht, stellt mich vor. Es ist Doris Schröder-Köpf, mit der Pistorius seit 2016 zusammen ist. Abgeordnete im Niedersächsischen Landtag, Ex-Frau von Gerhard Schröder. Ich mache einen Witz über die Stimmung in der Partei. Wir besprechen, an welchem Stand in der Halle es den besten Kaffee gibt. Schröder-Köpf ist blond und freundlich und grinst und trägt, so erinnere ich das, einen Pullover, der sehr weich aussieht.